Book 2 70 70 70 Menginginkan sesuatu. Etwas mögen. Etwas mögen. Apakah Anda ingin merokok? Möchten Sie rauchen? Möchten Sie rauchen? Apakah Anda ingin berdansa? Möchten Sie tanzen? Möchten Sie tanzen? Apakah Anda ingin berjalan-jalan? Möchten Sie spazieren gehen? Möchten Sie spazieren gehen? Saya ingin merokok. Ich möchte rauchen. Ich möchte rauchen. Apakah kamu ingin sebatang rokok? Möchtest du eine Zigarette? Möchtest du eine Zigarette? Dia ingin korek api. Er möchte Feuer. Er möchte Feuer. Saya ingin minum sesuatu. Ich möchte etwas trinken. Ich möchte etwas trinken. Saya ingin makan sesuatu. Ich möchte etwas essen. Ich möchte etwas essen. Saya ingin beristirahat. Ich möchte mich etwas ausruhen. Ich möchte mich etwas ausruhen. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Ich möchte Sie etwas fragen. Ich möchte Sie etwas fragen. Saya ingin meminta sesuatu kepada Anda. Ich möchte Sie um etwas bitten. Ich möchte Sie um etwas bitten. Saya ingin mengundang Anda. Ich möchte Sie zu etwas einladen. Ich möchte Sie zu etwas einladen. Apa yang Anda inginkan? Was möchten Sie bitte? Was möchten Sie bitte? Apakah Anda ingin kopi? Möchten Sie einen Kaffee? Möchten Sie einen Kaffee? Atau Anda lebih suka teh? Oder möchten Sie lieber einen Tee? Oder möchten Sie lieber einen Tee? Kami ingin pulang ke rumah. Wir möchten nach Hause fahren. Wir möchten nach Hause fahren. Kalian ingin naik taksi? Möchtet ihr ein Taxi? Möchtet ihr ein Taxi? Mereka ingin menelpon. Sie möchten telefonieren. Sie möchten telefonieren. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.